London, Herbst 1897. Mendelssohn hat er gespielt. Mendelssohn. Magst du Mendelssohn nicht? Und Mrs. Hudson zufolge hat er das verdammte Stück die ganze vergangene Woche hindurchgespielt. Vielleicht mag sie Mendelssohn nicht. Schließlich bin ich seinetwegen zur Baker Street hinübergegangen. Und Mrs. Hudson ist auch nicht für nichts und wieder nichts heute Nachmittag den weiten Weg zu meiner Praxis gepilgert, nicht wahr? Nun, sie ist eben ein sehr gewissenhaftes altes Haus, Jack. Auch wenn sie viel zu viel Aufhebens um den großen Sherlock Holmes macht. Wie wenn er eine kostbare Ming-Vase wäre. Übrigens, wieso den weiten Weg zu deiner Praxis? Ist denn Baker Street nicht mehr oder weniger um die Ecke von Mortimer Street? Sie ist extra für einen Tag von Reigate nach London gekommen. Was in aller Welt macht sie denn in Reigate? Holmes hat sie vor einer Woche hingeschickt, damit sie ihre kranke Schwester besuchen kann, hat er gesagt. Ach, das ist aber sehr aufmerksam von ihm. Nun, wie man es nimmt. Er wollte sie ganz einfach aus dem Weg haben, meint sie. Sie aus dem Weg haben? Ja. Er hat sich scheinbar die ganze letzte Woche hindurch ziemlich seltsam benommen. Nicht geredet, keine Briefe geöffnet, nicht richtig gegessen. Das ist aber nicht so ungewöhnlich für Holmes, Jack. Nein, aber vorletzte Nacht ist er offenbar sehr spät nach Hause gekommen. Mit zerrissenen Kleidern und Schnitt- und Quetschwunden im Gesicht. Ach. Am nächsten Morgen hat er Mrs. Hudson gegenüber das Ganze sozusagen verniedlicht. Aber er bestand trotzdem darauf, dass sie sofort zu ihrer Schwester nach Reigate fuhr. Und sie sollte ruhig eine Woche dort bleiben. Aber sie ist heute zurückgekommen, um nachzusehen, ob er etwas brauche. Und hörte ihn das ewig gleiche Violinsolo spielen, sagt sie. Diesen Mendelssohn, nehme ich an. Aber es hörte auf, als sie sich dem Hause näherte und niemand antwortete, als sie läutete. Hat sie denn nicht ihren eigenen Schlüssel? Doch, aber wahrscheinlich hatte sie ganz einfach Angst, hineinzugehen. Um Holmes nicht in seinem Blut liegen zu sehen, wie sie sagen würde. Aber warum hat er denn nicht die Haustür geöffnet? Wahrscheinlich leidet er wieder einmal unter seinen bekannten schwarzen Depressionen. Ich glaube, er braucht ganz einfach eine gute Frau. Der böse Genius des Professor Moriarty ist da keiner Satz. Holmes ist nicht unbedingt ein Frauenheld. Ich frage mich aber trotzdem. Er ist einfach nicht mehr derselbe seit dieser grässlichen Moriarty-Geschichte in der Schweiz. Nicht wahr? Aber das ist doch jetzt schon einige Jahre her. Und du glaubst nicht, dass er immer noch manchmal unter Gewissensbissen leidet? Warum sollte er unter Gewissensbissen leiden? Und schließlich hat er Moriarty getötet, nicht wahr? Bei diesen Reichenbach-Fällen. Ja, aber doch nur, weil Moriarty versucht hat, ihn zu töten. Und wenn du auf einem schmalen Felsvorsprung hunderte von Metern über einer tödlichen Schlucht balancierst, umtost von einem reißenden Gebirgsstrom und ein so diabolischer Erzfeind wie Moriarty kommt unaufhaltsam auf dich zu, ich meine, was um Himmels Willen würdest du denn tun? Ja, ich meine nur die Art und Weise, wie er während dreier voller Jahre verschwunden war. Auf Wanderungen durch das Hochland von Tibet, als Pilger verkleidet in Mekka, beteiligt bei wissenschaftlichen Forschungen über Teerrückstände, bei der Verbrennung von Kohle oder was weiß ich in Frankreich. Aber er musste doch vor Moriartys Günstlingen flüchten, nicht wahr? Ich meine, nicht wahr? Ja, ja, das schon, Jack. Es ist nur, mir kommt das Ganze denn doch sehr seltsam vor. Und er ist dermaßen pessimistisch in letzter Zeit, redet ständig von gefährlichen neuen Ideen in Deutschland und solches Zeug. Nietzsche. Das ist irgend so ein deutscher Philosoph oder etwas Ähnliches. Friedrich Nietzsche. Ja, und gibt düstere Andeutungen von sich über einen drohenden Weltenbrand, was auch immer das sein mag. Eine Art großer Krieg in Europa, nehme ich an. Wirklich nicht sehr überzeugend. Du meinst aber nicht, er sei wirklich in Gefahr, oder? Ich weiß nicht. Ich war ganz einfach wütend, wie er mich da hat stehen lassen. Genau wie die arme Mrs. Hudson. Dabei hat er mich klar und deutlich sehen können unter der Straßenlaterne. Also wenn du dir wirklich Sorgen machst, Jack, solltest du vielleicht noch einmal hinüber zur Baker Street gehen. Aber was ist mit der Vorlesung, die du besuchen wolltest? Ich weiß. Im Bart's Hospital. Ich würde wirklich sehr gerne hingehen. Ach, dann musst du dich jetzt eben entscheiden. Auch wenn es dir noch so schwer fällt. Sir Reginald hat der Einladung ein paar persönliche Worte beigefügt. Sehr schmeichelhaft. Eigentlich. Ich habe meinen alten Chef Jahre nicht gesehen. Also dann, finde ich, musst du unbedingt hingehen, Jack. Holmes wird auch morgen früh noch fröhlich vor sich hinfiedeln, vermute ich. Wer hält übrigens die Vorlesung? Irgend so ein Ausländer. Ein Psychiater. Er heißt Freud oder so ähnlich. Sigmund Freud. Aus Wien. Dort, wo sich auch dieser Mendelssohn herumgetrieben hat, nehme ich an. Nun, Gentlemen, da ich leider keine Ladies unter Ihnen erblicken kann, es bleibt mir kaum mehr etwas über die Behandlung hysterischer Erkrankungen zu sagen. Ich hoffe, ich habe Ihnen eindeutig dargelegt, dass die physischen Symptome Ihrer englischen Hysterien, genau wie die unserer österreich-ungarischen Hysterien, ganz direkt auf versteckte psychologische Ursachen zurückzuführen sind. Sie sind weder zufällig noch bedeutungslos. Eine Folge des Londoner Nebels sind sie auch nicht. Vielen Dank, Gentlemen. Ich muss mich auch bei der Spitalleitung herzlich dafür bedanken, dass sie mir einen so hervorragenden Assistenten für meinen Lichtbildervortrag zur Verfügung gestellt hat. Denn für gewöhnlich stehen die Diapositive entweder auf dem Kopf oder sie werden in der falschen Reihenfolge projiziert, sodass meine Vorlesung über Hysterie des Öfteren in Hysterie endet. Aber ich sehe, dass Sie eine letzte Frage haben. Sir. Wer? Ich? Ja, Sie, Sir. Nun, eigentlich wollte ich gar nicht. Aber wenn sich sonst niemand zum Wort meldet, vielleicht wäre da eine Frage, die mir eben in den Sinn kommt. Ja, bitte, bitte. Eine Frage von ganz allgemeinem Charakter. Ich bin ganz Ohr, Sir. Ja, es betrifft Ihre Methode, Dr. Freud. Aber bitte, Dr. Watson. Watson. Ihr Hinweis auf eine geschlossenes Energiesystem, glaube ich, haben Sie es genannt, hat mich neugierig gemacht. Ein System, womit Energie zwar umgewandelt, aber nicht vermindert wird. Absolut richtig, Sir. Ein totales, dynamisches System, worin alles gleichermaßen erheblich und nichts zufällig ist. Und Sie wenden diese Methode bei der Erforschung des Geisteszustandes von Hysterikern an? Auch bei der Erforschung meines eigenen Geisteszustandes oder des Ihren, Dr. Watson. Das heißt also, was einem Menschen durchaus bewusst ist, kann unversehens ins Unbewusste abrutschen oder vice versa? Und aus einer scheinbar zufälligen Bemerkung, einem unbedeutenden Versprecher, einer merkwürdigen Begebenheit in einem Traum, können Sie irgendwie schließen, dass... Oh, ja, ich kann, Dr. Watson. Ja, ich kann. Zum Beispiel kann ich aus Ihrem Körperbau und Ihrer aufrechten Haltung schließen, dass Sie möglicherweise eine militärische Laufbahn hinter sich haben. Aus der Art und Weise, wie Sie Ihr Gewicht von einer Seite auf die andere verlagern, seit Sie aufgestanden sind, kann ich schließen, dass Sie wahrscheinlich verwundet worden sind. Und aus der leichten Rötung Ihres Gesichtes und eines kaum merklichen Fröstelns schließe ich, dass Sie augenblicklich an einer dieser zwar harmlosen, aber immer wiederkehrenden Malaria-Attacken leiden. Darf ich daher aus all diesen Symptomen schließen, dass Sie Armeearzt waren und dass Sie, wie Ihr Engländer es nennt, im Zweiten Afghanischen Krieg am rechten Knie verletzt worden sind, Sir? Tatsächlich. Dann schließe ich sofort aus Ihrer Anwesenheit hier heute Abend, dass Sie Dr. John Watson sind. Ehemaliger Chefarzt an diesem Spital, heute Inhaber einer Privatpraxis und Verfasser eines kürzlich publizierten, hochinteressanten Essays über bisher unbekannte nervöse Erkrankungen, wenn ich nicht irre. In diesem Fall ist es mir ein leichtes, aus all dem zu schließen, dass Sie der Intimus und Kommentator des berühmten englischen Detektivs Sherlock Holmes sind. Aber da ich nichts über Ihre Träume oder Ihr Unterbewusstsein weiß, kann ich auch nichts daraus schließen. Absolut nichts. Ich danke Ihnen. Wahrscheinlich eine Gasleitung. Oder sonst so ein moderner Wahnsinn. In Baker Street. Holmes! Mein Gott! Holmes! Holmes! Holmes! Holmes! Watson! Deine Haustüre. Völlig zertrümmert. Nichts entgeht deiner haarscharfen Beobachtungsgabe, mein lieber Freund. Wie geht es dir? Wie geht es der charmanten und liebreizenden Mrs. Watson? Was willst du mit dieser Pistole? Hast du jemanden erschossen? Noch nicht. Ich habe lediglich auf ein Paket geschossen. Ein Paket? Eine Bombe. Im Briefkasten. Als Bücherpaket getarnt. Sofort identifizierbar durch den Geruch von Sprengstoff. Und ich habe es natürlich erwartet. Und der Schurke, der das Paket... Ich meine, ist er entkommen? Er glaubt zweifellos, dass er entkommen ist. Und es ist lebenswichtig, dass er das glaubt. Ich verstehe nicht. Es ist weniger wichtig, dass dieser Zuträger bestraft wird, als dass er mich zum Ursprung dieses Bösen führt, zu diesem Krebsgeschwür inmitten unserer herrlichen Stadt und unserer ganzen Zivilisation, wenn mich mein Verdacht nicht trügt. Komm mal rein auf eine Tasse Souchong-Tee. Nach dir, mein lieber Freund. Unter den herrschenden Umständen bist du ja von einer geradezu umwerfenden Fröhlichkeit. Ich bin fröhlich gerade wegen dieser Umstände. Es war eine absolute Erleichterung, diese Bombe zu entdecken. Du kannst dir nicht vorstellen, wie tödlich ich mich während der vergangenen Woche gelangweilt habe, Watson. Gezwungen, dieses grässliche Violinkonzert von Mendelssohn immer wieder aufs Neue herunterzufiedeln. Ein brillantes, verführerisches Musikstück zugegeben, aber wiederum doch so banal, um mir eine gewisse Disziplin abzufordern, während ich auf die nächste Manifestation meines Widersachers wartete. Komm herein, alter Knabe. Setz dich in deinen Lieblingssessel. Vielen Dank. Holmes, du wirst doch Lestrade von Scotland Yard diesen Fall untersuchen lassen, nicht wahr? Ich fürchte, er übersteigt die durchaus wohlgemeinten Bemühungen des guten Inspektor Lestrade. Aber bitte, lass mich dich jetzt für mein schändliches Benehmen von gestern Abend in aller Form um Verzeihung bitten. Du hast mich also vom Fenster aus gesehen? Das war gar nicht nötig. Deine Betätigung meines Türklopfers ist so speziell ausgeprägt wie ein Fingerabdruck. Und den Mendelssohn habe ich doch ganz offensichtlich nur gespielt, um dich zu warnen. Wenn ich das begriffen hätte, wäre ich vielleicht etwas dankbarer gewesen. Aber du hast eben gesagt, du hättest auf die nächste Manifestation deines Widersachers gewartet. Genau. Vielleicht möchte sie nicht, dass ich es dir sage, Holmes, aber gestern Nachmittag machte Mrs. Hudson einen vertraulichen Besuch in deiner Praxis, um dir mitzuteilen, dass ich am Dienstag letzter Woche mit zerrissenen Kleidern und Quetschungen im Gesicht nach Hause gekommen bin. Ah, sehr gut. Ich pflege Souchong genau 4 Minuten und 17 Sekunden ziehen zu lassen. Ist dir das recht? Warum auch nicht? Soll das heißen, dass du Mrs. Hudson hast beschatten lassen? Natürlich. Ja, aber warum, um Himmels Willen? Um zu sehen, ob sie nicht bereits beschattet wird. Elementary, my dear Watson. Also war dieser erste Anschlag letzte Woche... Das war nicht der erste Anschlag. Es war der dritte. Innerhalb von 4 Tagen. Du lieber Himmel. Am Dienstag letzter Woche wurde ich mit einer Peitsche ins Gesicht geschlagen und von einem Zweispänner in Paddington Street zu Boden geworfen. Ich verfolgte ihn so rasch ich konnte, aber er muss im Verkehr irgendwo in der Gegend von Charterhouse Street entkommen sein. Merkwürdig. Das klingt beinahe wie der seinerzeitige erste Anschlag von Professor Moriarty. Am Mittwochmorgen wurde ich beinahe von einem herunterfallenden Dachschiefer in der Whitmore Street N2 geschnitten. Ich eilte sofort hinauf zum Dachboden, fand aber nur ein paar offene Dachfenster. Höchst seltsam. Vertausche den Dachziegel mit einem Backstein und du hast praktisch Moriartys zweite Attacke. Ha, genau, Watson. Und der dritte Versuch, Freitagnacht? Da wurde ich von drei Raufbolden ungefähr um Mitternacht in Cavendish Square mit Knüppeln niedergeschlagen. Ich hatte keine Chance. Mein lieber Freund. Tatsächlich konnte ich nur zwei von ihnen mit einem japanischen Baritsu außer Gefecht setzen, während der dritte, dessen Gesicht vermummt war, entkam. Aber das ist ja geradezu unheimlich, Holmes. Genau wie Moriartys dritter Mordversuch. Genau, Watson. Was für ein außergewöhnlicher Zufall. Für den wissenschaftlichen Geist gibt es keinen Zufall, mein lieber Freund. Ausschließlich Tatsachen, deren Zusammenhänge wir nur noch nicht wahrgenommen haben. Aber damit willst du doch nicht etwa andeuten... Ich deute niemals an, alter Knabe. Denk an die Methode. Analyse und Synthese. Ich meine, ist denn nicht Moriarty seit bald 6 Jahren tot? Aber natürlich, Watson. Ich sah ihn fallen und auf einem Felsvorsprung aufprallen, bevor er im schäumenden Abgrund verschwand. Aber wir haben nie glaubwürdig erfahren, dass eine Leiche gefunden worden ist. Richtig, Watson. Und was folgerst du daraus? Ich folgere daraus, dass ich leider deine freundliche Einladung ablehnen muss, heute Abend mit deinem Wiener Kollegen Dr. Sigismund Freud zu dinieren. Selbst wenn er es vorzieht, Sigmund genannt zu werden. Wie um alles in der Welt weißt du über Freud und meine Absicht, dich einzuladen, Bescheid, Holmes? Die Methode, mein lieber Freund. Analyse und Synthese. Ich folgere weiter daraus, dass ich sofort McManaway finden muss. McManaway? Wir stehen am Ende unseres 19. Jahrhunderts, Watson. Ein Abgrund böser und heimtückischer Nebel beginnt die Luft, die wir einatmen, zu vergiften. Aber ich werde zuerst McManaway ausfindig machen. Wer zum Teufel ist dieser McManaway? Der Schreiner natürlich. Man möchte ja schließlich nicht am Vorabend eines noch völlig unbekannten 20. Jahrhunderts in dieser großen und geheimnisvollen Stadt ohne den Schutz einer soliden Haustüre leben, nicht wahr? Darf ich dich bitten, hier zu bleiben, bis McManaway auftaucht? Ja, aber kommst du denn nicht mit ihm zurück, Holmes? Schlimmes dreut uns, Watson. Ich muss ihm auf die Spur kommen. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn ich dich morgen nach Abschluss deiner Vormittagssprechstunde in Nevilles türkischem Bad treffen könnte. Auf Wiedersehen, alter Knabe. Meine wärmsten Empfehlungen an die zauberhafte Mrs. Watson. Aber, Holmes! Ich glaube, es ist jetzt genau die Zeit, deinen Souchong-Tee zu trinken, mein lieber Freund. Nun, soweit die jetzige Situation, Inspektor Lestrade. Wissen Sie, ich dachte, dass eine ganze Serie solcher Anschläge, also das ist doch alles ziemlich seltsam, nicht wahr? Wirklich seltsam, wenn man es genau betrachtet. Ja, und so dachte ich eben, dass Sie natürlich über Ihre eigenen Informationsquellen verfügen. Machen Sie sich keine Sorgen, Dr. Watson. Es wird mir ein Vergnügen sein, den Fall etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Schließlich ist uns Mr. Holmes auch schon sehr behilflich gewesen, nicht wahr? Eigentlich beneide ich ihn richtig. Ja, das kann ich verstehen. Er hat ja nicht ein gezieltes Betätigungsfeld, wie Sie und ich, nicht wahr? Also er hat Zeit und Muße, sich auf einen einzigen Fall bis zum Schluss konzentrieren zu können. Nicht wie wir hier bei Scotland Yard, wo wir unter chronischem Personalmangel leiden und im täglichen Kleinkram ersticken. Und da er außerdem ein Gentleman ist, hat er natürlich wesentlich leichteren Zugang zu gewissen Kreisen als unser eins. Nur eine Kleinigkeit, Dr. Watson. Ja, bitte? Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie es vorziehen würden, wenn ich in der Angelegenheit keine persönliche Aussprache mit Mr. Holmes selbst hätte? Ja, also, ich meine, wie auch immer, aber jetzt, wo Sie es erwähnen, haben Sie wahrscheinlich recht. Für den Moment, natürlich, nur für den Moment. Puh. Watson! Da bist du ja, Holmes. Bei Gott, der Nebel hier drin ist ja noch dicker als draußen. Gibt es einen bestimmten Grund, warum wir uns ausgerechnet in dieser dampfenden Hölle treffen müssen? Bist du etwa auf einer heißen Spur? Ich kann mir nichts Erfrischenderes vorstellen als deinen unfreiwilligen Humor, mein lieber Watson. Sagen wir einmal, die Geografie ist etwas klarer geworden. Die Geografie? Wie du dich erinnern wirst, verschwand der Zweispänner, der im ersten Anschlag verwendet wurde, irgendwo in der Gegend von Charterhouse Street. Und der dritte Mann, der nach der dritten Attacke entkam, hatte die zwei Raufbolde, die ich überwältigte, in West Smithfield angeheuert. Das Ganze in der Nähe von Charterhouse Street liegt. Ja. Und du hast diesen dritten Mann kurz gesehen, sagtest du? Es war Nacht, natürlich. Und sein Gesicht war vermummt, aber ich bin sicher, er trug einen schwarzen Bart. Echt oder falsch? Gesprochen hat er nicht. Aber die zwei gedungenen Angreifer haben dir doch sicher eine Beschreibung geben können. Ihre Beschreibung brachte nichts Wesentliches und gesprochen hat er mit ihnen auch nicht. Sehr merkwürdig. Und das Individuum, das dir gestern die Paketbombe in den Briefkasten praktiziert hat? Seine Beschreibung deckt sich mit derjenigen des mysteriösen dritten Mannes. Seine Spur führte zu Bart's Hospital und verlor sich dort. Er schien sich sehr genau in dem Haus auszukennen. Aber das ist ja höchst bemerkenswert. Charterhouse Street und West Smithfield liegen ebenfalls ganz in der Nähe von Bart's Hospital. Sehr richtig, Watson. Ich brauche wohl nicht hinzuzufügen, dass auch deine Spur zur Vorlesung des Wiener Psychiaters in Bart's führte. Du willst doch nicht etwa behaupten, ich sei in die ganze Sache verwickelt. Nicht wissentlich, Watson. Da bin ich sicher. Nicht wissentlich? Was zum Teufel meinst du damit? Du bist von Natur aus ein Mann von exemplarischer Vertrauensseligkeit und Redlichkeit, mein lieber Freund. Du meinst, ich bin naiv und nicht außergewöhnlich gescheit? Ich meine, dass es gewisse Leute geben könnte, die deine bewundernswerte Herzensgüte im Zweifelsfall skrupellos ausnutzen würden. Bitte glaube niemals, dass ich deine wissenschaftliche Arbeit nicht hochschätze, aber ich behaupte, dass Dr. Freud weniger an deinen Forschungen über nervöse Erkrankungen interessiert war, als an deiner persönlichen Bekanntschaft, die ihm früher oder später ein Zusammentreffen mit mir ermöglichen würde. Nun, selbstverständlich wäre er äußerst geschmeichelt, dich kennenzulernen, da du ja so berühmt bist. Ja. Übrigens hat er während seiner Vorlesung eine brillante Demonstration typisch holmesischer Schlussfolgerungen gegeben, wobei sich alles auf eine Frage bezog, die ich in Bezug auf seine wissenschaftliche Methode stellte. Eine Frage, die er provoziert hatte? Provoziert? Verdammt nochmal, Holmes. Ich glaube, du könntest sogar recht haben. Ich kann mich deiner Schlussfolgerung nicht entziehen, mein lieber Watson. Dr. Freud logiert doch wohl in einem der Gästezimmer in Bart's Hospital, wenn ich nicht irre. Irrst du dich denn überhaupt nie? Und da deine Praxis am Samstagnachmittagen geschlossen ist, hast du ihm vorgeschlagen, ihm während dieser Zeit die etwas weniger bekannten Sehenswürdigkeiten Londons zu zeigen. Er war sehr interessiert daran, die Tatorte der Verbrechen von Jack the Ripper im East End zu besuchen. Möchtest du uns vielleicht begleiten und mir die Hand halten? Das wird nicht nötig sein. Hingegen würde ich mich glücklich schätzen, euch beide um 6 Uhr bei mir in Baker Street zu empfangen, falls euch das passen sollte. Ja, das müsste möglich sein. Hör zu, Holmes. Ich mache mir Sorgen. Wenn du wirklich meinst, dass Dr. Freud bewusst oder unbewusst in die ganze Angelegenheit verwickelt ist... Ich meine gar nichts, mein lieber Freund. Man formuliert lediglich eine Hypothese, die man dann mit den verfügbaren Tatsachen vergleicht. Schon gut, solange du nicht behaupten willst, Freud sei in Tat und Wahrheit identisch mit Professor Moriarty. Watson! Aber jetzt überraschst du mich wirklich. Wie kann es deiner Aufmerksamkeit entgehen, dass der Schrecken, der Europa droht, wenn meine Befürchtungen berechtigt sind, wesentlich gigantischer ist, als es sich ein simpler Bösewicht wie Moriarty überhaupt vorstellen könnte. Hier sind wir. George Yard Buildings. Aha. Und hier wurde also die erste Frau gefunden? Ja. Auf der Steintreppe hier. Und wann war das? so Anfang August, wenn ich mich recht erinnere. Ein sehr warmer August. Ah, das würde ins Bild passen, ja, ja. Und die Leiche wies mehrere Stichwunden auf, nicht wahr? Ungefähr 40. Arme Frau. Ah, explosive Wut, sehr gut, sehr gut. Gibt es hier nicht noch mehr zu sehen? Ja, nun also, wenn Sie möchten. Wie schade, dass Sherlock Holmes bei unserer Begegnung mit Jack the Ripper nicht dabei sein kann. Schade. Ja, schade. Das finde ich langsam auch. Also, die Gästezimmer müssen in diesem Flügel liegen. Die Frage ist nur, ist das der richtige Korridor? Guten Tag, Schwester. Guten Tag, Doktor. Wie bequem, dass man durch einen simplen weißen Kittel und ein Stethoskop um den Hals so sehr zu einem Bestandteil des Spitalumfelds wird, dass man genauso gut unsichtbar sein könnte. So, das dürfte es sein, glaube ich. Aha, ein ganz gewöhnliches Schloss. Primitiv, aber prätentiös. Vier Sekunden, würde ich sagen. Eins, zwei, drei, vier. Also dann, der Kleiderschrank. Bett, Nachttisch. Bis jetzt keine Waffen. Schreibtisch, eine einzige Schublade. Verschlossen, kein Problem. Vorlesungsnotizen. Oh, eine Art Krankengeschichte. Autobiografische Notizen. Und was haben wir hier? Fragmente einer Selbstanalyse mit dem Vermerk strengstens vertraulich. Das kann man wohl sagen. Guter Himmel. Hanbury Street. Ja, und das ist das Haus, wo die dritte dieser bedauernswerten Frauen gefunden worden ist. Hä? Annie Chapman, glaube ich. Aber diesmal wurde sie nicht tot auf dem Gehsteig gefunden, wie? Sehr richtig, man fand sie im Hinterhof. Ah, nun, das zweite Opfer, sagten Sie, wies ebenfalls mehrere Stichwunden auf, genau wie das erste. Ja, und außerdem war der Hals durchschnitten. Aber dieses dritte Mal waren die Verletzungen noch viel schlimmer, was? Oh ja, der Körper war diesmal sozusagen ausgeweidet. Ah. Aufgeschlitzt. Ja, natürlich, natürlich. Natürlich? Ja, der Kopf beinahe abgetrennt. Ah, tatsächlich? Ja. Schon? Das war zu früh. Ein Fehler. Ein Fehler? Oh, sei denn, der nächste Mord verzögerte sich. Ja. Ja, das war tatsächlich so. Ungefähr um 3 Wochen. Gut, sehr gut. Und ich dachte schon, dieser Jack the Ripper sei nicht normal. Ja, und dann kamen die zwei letzten Morde. Wobei man anhand der Verstümmelungen auf die Tat eines Wahnsinnigen schließen muss. Eines absolut Wahnsinnigen. Ein geradezu klassischer Fall, mein Lieber. Ein so simpler Fall und so langweilig, dass er bereits wieder aufregend wird. Wie? Trotzdem, arme Frau. Und armer Jack the Ripper. Armer Jack. Armer Jack? Er hat ganz einfach seine Mutter ein ganz kleines bisschen zu sehr geliebt. Diese Verderbtheit, diese unfassbare Verderbtheit. Es war auf dieser Reise von Leipzig nach Wien, während der wir eine Nacht zusammen verbrachten, dass ich zum ersten Mal die Gelegenheit hatte, sie nudam zu betrachten. Nudam, in der Tat. Kein Latein kann deine Nacktheit verbergen, mein Freund. Es war daher zu dieser Zeit im Alter zwischen 2 und 2,5, dass der Libido gegenüber Matrem geweckt wurde. Geschlechtstrieb beim Anblick seiner Mutter mit 2,5 Jahren. Der Wurm in der Knospe. Die Rache im Keim. Kann Europa diesen Mann überleben? Es ist das Schicksal jeden Mannes, dass seine erste sexuelle Begierde durch seine Mutter geweckt wird. So wie sich seine ersten Hassgefühle und Mordgelüste gegen seinen Vater richten. Der Vater wird zum Nebenbuhler, den es zu vernichten gilt. Jeder Mann ein Ödipus. Ödipus. Ist diesem Mann denn gar nichts heilig? Kann eine Zivilisation der blutschänderischen und teuflischen Verseuchung durch diese Kreatur widerstehen, dessen Name Freud allein auf so unverschämte Weise Vergnügen, Entzücken und unschuldige Fröhlichkeit bedeutet? Weltberühmtes Arbeitszimmer in Baker Street, Mr. Holmes. Das Bärenfell, die chemische Versuchssäcke, die legendäre Stradivari, die Pfeifensammlung auf dem Kaminsims, der persische Pantoffel, worin Sie Ihren Tabak aufbewahren. Es ist mir alles so wohl vertraut. Zweifellos dank meinem Freund Watson hier, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, meine Methode einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wenn auch vielleicht manchmal unter Zuhilfenahme von reichlich fantasievollem Anekdotenmaterial. Mehr Culpa, Holmes. Mehr Maxima. Und hier drin sitzen Sie also wie eine Art Salomon und quasi im Herzen des größten Imperiums, das es je gegeben hat. Hier strömen die Hilfesuchenden aus Europa, Amerika, Asien, schlicht aus der ganzen Welt zusammen, Ambassadoren Maharajas, Millionäre, arabische Sheiks in kostbaren Gewändern, schöne Herzoginnen mit tiefen Dekolletés, alle in panischer Angst vor der Entehrung, dem Ruin oder vor dem Tod. Je heller das Licht, desto dunkler der Schatten, Dr. Freud. Unser altes Europa hat den Zenit des menschlichen Fortschritts erreicht, nicht wahr? In der Aufklärung, in der Wissenschaft, in der Industrie. Wir bauen riesige Fabriken, wir kolonisieren ganze Kontinente, wir beherrschen die Welt. Und trotzdem lauert mitten unter uns etwas heimtückisch Böses, das uns alle in Dunkelheit und Entsetzen stürzen könnte. Ein Weltenbrand von bisher unvorstellbaren Ausmaßen. Sie trinken doch eine Tasse Souchon-Tee, nicht wahr? Sie wissen, dass ich Souchon trinke? Ich weiß es. Soll ich eingießen? Wenn du das tun würdest, mein lieber Freund. Ich trinke Oolong. Setzen wir uns. Ja. Heißt es, Öl ins Feuer dieses Weltenbrandes zu gießen, Dr. Freud, ja? Dass Sie sich so sehr darum bemüht haben, mich kennenzulernen? Also wirklich, Holmes. Aber wir haben doch so schon vieles gemeinsam, Mr. Holmes. Wir beide lösen geheimnisvolle Rätsel, nicht wahr? Sie beschäftigen sich mit gesellschaftlichen Abnormalitäten, ich mit geistigen. Wir gehen beide nach der gleichen wissenschaftlichen Methode vor. Wir versuchen, von Oberflächensymptomen auf das versteckte Ganze zu schließen, nicht wahr? Man gebe einem Genie einen einzigen Tropfen Wassers und es wird auf den Atlantischen Ozean schließen. Mir ist es sogar gelungen, auf einen noch viel tieferen und dunkleren Ozean zu schließen, Mr. Holmes. Das Unbewusste. Oh, danke. Vielen Dank, Dr. Watson. Aber ist das nicht ein ungeheurer Widerspruch? Ist das nicht eine Perversion der wissenschaftlichen Methode, wenn man sie auf das Irrationale anwendet? Dr. Freud, ist nicht Ihre Psychoanalyse selbst lediglich ein Symptom der Krankheit, die Sie zu heilen vorgibt? Vorsicht, Holmes! Aber Ihren rationalen Menschen gibt es gar nicht, Mr. Holmes. Er ist ein Kunstprodukt. Ich bin nicht rational, Sie sind nicht rational. Ihr berühmtes Arbeitszimmer hier ist nicht rational. Es ist genau das, was Sie einen ungeheuren Widerspruch nennen. Seid doch bitte vernünftig jetzt. Seid doch bitte still, mein lieber Freund, und kümmere dich um den Tee. Sie glauben, Ihre Gefühle unter Kontrolle zu haben, Mr. Holmes, und doch singen und schluchzen Sie mit der sinnlichsten aller Stimmen, mit der Geige. Sie meinen, Sie hätten sich selbst in eine hocheffiziente analytische Maschine umfunktioniert. Dabei spießen Sie Ihre Briefe mit einem Dolch an die Wand und Ihren Tabak heben Sie in einem alten persischen Pantoffel auf. Sie sind ein Romantiker, Mr. Holmes. Ein Romantiker des fernes Jäckel. Aber doch wohl nicht ganz so sehr fernes Jäckel oder so dekadent, um zu glauben, dass ein 2-jähriger Knabe seine Mutter begehrt und seinen Vater zu ermorden wünscht. Pass auf, Watson. Wird er es leugnen? Natürlich werde ich es nicht leugnen. Ich bin stolz darauf. Na du gütiger Himmel. Beherrsch dich, Watson, sonst verschüttest du den ganzen Tee. Auf jeden Fall hatten Sie einen ganz bestimmten Grund, mich aufzusuchen, nicht wahr, Dr. Freud? Einen Grund, der irgendwie im Zusammenhang mit einem gewissen Professor Moriarty steht. Wie? Auch das leugne ich nicht. Ich hatte mich bereits längere Zeit für Moriarty interessiert, seitdem ich Dr. Watsons Beschreibung seines Todes gelesen hatte. Auch ich interessiere mich erneut für Moriarty, seit kürzliche Anschläge auf mein Leben eine erstaunliche Ähnlichkeit mit denjenigen des Professors vor 6 Jahren aufweisen. Ja, die Parallelen sind tatsächlich bemerkenswert. So, so. Aus dem einfachen Grund, weil man sie bemerken sollte, Watson. Aber diese 9 Anschläge waren ja offensichtlich nicht erfolgreich, oder? Weil sie ungeschickt angelegt und daher unwirksam waren. Viel zu offensichtlich und daher bewusst so geplant. Aber ich finde, Professor Moriartys Attacken waren doch auch etwas seltsam, nicht wahr? Die Polizei war ja damals sogar der Ansicht, dass es sich lediglich um Unglücksfälle gehandelt hat. Natürlich. Für Scotland Yard war Moriarty viel zu gescheit. Aber doch nicht so gescheit, um sie zu töten, wie? Sogar bei den Reichenbach-Fällen trägt er keine Pistole bei sich, um sie zu erschießen. Wie Sie sagen, ungeschickt und unwirksam. War das denn auch bewusst so geplant? Sie sind sehr gescheit, und Sir. Ist es nicht seltsam, dass niemand außer Ihnen diesen Moriarty je gesehen hat? Teuflisch gescheit, und Sir. Und dass Sie sich während 3er Jahre vor seinen vergleichsweise harmlosen Gefolgsleuten verborgen hielten, während Sie sich nie vor Moriarty selbst versteckt hat. Schau, wie dieser Erzfeind sich selbst verraten hat, Watson. Freud, Sie glauben, Professor Moriarty war der Philosoph des Bösen. Dieser Mann war jenseits von Gut und Böse. Sie glauben, Moriarty war der Halbgott der europäischen Verbrecherwelt. Dieser Mann hätte jedes geheiligte Tabu der europäischen Zivilisation unbarmherzig zerstört und uns alle in ewige Finsternis gestürzt. Trotzdem frage ich mich, und wer wäre geeigneter, Moriartys Mantel zu tragen, als dieser Freud? Wer wäre geeigneter, mich so listig zu neutralisieren, indem er meinen gesunden Menschenverstand untergräbt, als ein Psychiater? Indem er mich zuerst davon zu überzeugen versucht, dass dieser Moriarty noch lebt und dann, dass er überhaupt nie existiert hat. Ja, aber kannst du das beweisen, Holmes? Allerdings kann ich das beweisen, Watson, und dieser Erzfeind wird zu stolz sein, es zu leugnen. Sie sind am Montag, den 5. in London eingetroffen, nicht wahr, Sir? Richtig. Die ersten 3 Anschläge auf mich erfolgten am Dienstag, Mittwoch und Freitag jener Woche. Am Morgen darauf, Samstag den 10., fuhren Sie nach Manchester, um Ihre dort lebenden Halbbrüder zu besuchen. Richtig. Am Donnerstag, den 15., kehrten Sie nach London zurück. Der Paketbombenanschlag erfolgte am nächsten Tag, sowie Ihre indirekte Annäherung an Watson and Bart's Hospital, in der Absicht natürlich Zugang zu mir zu erhalten. Es tut mir ja wirklich leid, mein lieber Dr. Watson, aber auch das ist richtig. Die Anschläge konnten auf einen Mann zurückverfolgt werden, der wie Sie einen schwarzen Bart trägt. Er plante seine Attacken offensichtlich von Bart's Hospital aus, wo ja auch Sie logierten. Er hat niemals auch nur ein einziges Wort gesprochen, nicht einmal bei der Anheuerung der beiden Raufbolde, um seinen Akzent zu verbergen. Dr. Freud, können Sie die Abfolge dieser Ereignisse leugnen? Nein. Werden Sie infolgedessen die Tatsache leugnen, dass Sie der für diese Anschläge verantwortliche Mann sind? Bitte, Dr. Freud. Noch einmal, Sir. Leugnen Sie es? Nein. Der Whisky scheint dir ja heute wirklich zu schmecken, Jack. Es war schrecklich. Ich höre immer noch, wie Holmes sagte, er würde ihn bis ans Ende der Welt verfolgen, falls er ihn beim Schüren des Brandes in Europa ertappte. Ein Albtraum. Nun, morgen ist ja endlich alles vorbei. Übrigens, das erinnert mich, eine Nachricht von Inspektor Lestrade, irgendetwas wegen eines Briefes. Und er sei morgen gegen Mittag bereit, dir alles im Einzelnen zu erläutern. Da habe ich mich ja auch ganz schön lächerlich gemacht, wie? Eine höchst peinliche Situation. Jetzt, wo Freud alles gestanden hat. Beinahe so peinlich, wie ihn morgen früh in Victoria Station zu verabschieden. Da willst du ihn denn wirklich noch immer verabschieden? Nach allem, was er getan hat? Ja, Holmes hat mich darum gebeten. Um ganz sicher zu sein, dass er das Land tatsächlich verlässt. Und Freud sagte, er würde sich freuen. Eine Frechheit von dem Mann. Und er hat wirklich freiwillig ein Geständnis abgelegt, sagst du? Er ist dazu getrieben worden. Noch nie habe ich Holmes seine Methode so virtuos, so mörderisch anwenden sehen. Er hat den Mann ganz systematisch in einzelne Stücke zerlegt. Aber weißt du, was Freud dieses Monstrum tat, als er ging? Nein. Was denn? Er lächelte, meine Liebe. Ach. Kannst du das glauben? Er hat gelächelt. Freud! Ja, so sind Sie also doch noch gekommen, mein Lieber. Ich entschuldige mich in aller Form. Das Verkehrschaos um Victoria Station herum wird immer unmöglich. Ja, ich dachte schon, Sie seien vielleicht böse auf mich. Ich nehme an, Ihr Gepäck ist bereits im Abteil, Sir? Ja. Sie waren ja mit meiner Diagnose, Sherlock Holmes betreffend, nicht einverstanden. Dabei ist es ein so einfacher Fall, so einfach, dass er fast schon enttäuschend ist, wie der des armen Jack the Ripper. Ich kann Ihnen leider nicht folgen, Sir. Typisch paranoid, mein Lieber. Mit typischen Anzeichen von Größen- und Verfolgungswahn. Keinerlei Einbußen der geistigen Fähigkeiten. Auch das ist typisch, aber zur Gänze an Wahnvorstellungen verschwendet. Was zum Teufel wollen Sie damit sagen, Mann? Sie gestehen mit unverschämtem Lächeln eine ganze Serie von Anschlägen auf Sherlock Holmes veranlasst zu haben und... Glauben Sie wirklich, dass Dr. Freud aus Wien seine Patienten mit Knüppeln und Bomben behandelt? Aber Sie haben es doch zugegeben, ich habe es selbst gehört. Ich musste es zugeben, mein Lieber. Um Mr. Holmes vor Gefahren zu schützen. Sein Zustand ist zyklisch. Der Patient muss sein Gleichgewicht wiederfinden, nachdem Sie Ihren schwerwiegenden Fehler gemacht hatten, nicht wahr? Was für einen schwerwiegenden Fehler? Was meinen Sie damit? Verfolgungswahn braucht einen Verfolgungswahnsinnigen sozusagen, nicht wahr? Der eingebildete Moriarty ist dafür bestens geeignet. Er ist erzböse, listig, schlau, er ist unsichtbar, er ist ein Mysterium. Aber unglücklicherweise haben Sie der Welt mitgeteilt, dass Moriarty tot ist. Ergo musste der arme Holmes einen neuen Teufel erfinden und Bomben in seinen eigenen Briefkasten praktizieren. Aber der erzböse Dr. Freud gibt doch einen glänzenden Teufel ab, nicht wahr? Er lebt, er ist ein Ausländer, er trägt einen schwarzen Bart, er ist ein listig schlauer Psychoanalytiker und er verlässt heute England. Ergo ist er unsichtbar. Guter Himmel. Ich glaube, ich sollte besser einsteigen. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, warum Sie überhaupt an einer Begegnung mit Holmes interessiert waren. Aber das ist doch offensichtlich, mein Lieber. Er ist berühmt, er ist brillant, er arbeitet nach einer wissenschaftlichen Methode. Er ist der perfekte Testfall für die Stärke des Unbewussten, oder etwa nicht? Aber einmal angenommen, Sie hätten recht mit Ihrer Diagnose, Dr. Freud. Wie kann ich ihm denn helfen? Trinken Sie seinen Souchon-Tee. Bewundern Sie seine Methode. Seien Sie sein guter Freund im türkischen Bad. Sein guter Freund im türkischen Bad? Sie sind sein Schutz, mein Lieber. Homosexuelle Ängste plagen ihn. Unschuldig, unbewusst, typisch für paranoides Verhalten. Er weiß nicht, dass wir alle bisexuell veranlagt sind. Sind wir das? Aber Sie sind so glücklich, so normal, so verheiratet mit einer bezaubernden Frau. Bei Ihnen ist er sicher. Auf Wiedersehen, mein Lieber. In einem Punkt, meine ich, hat Ihr Sherlock Holmes allerdings recht. Und das wäre, Dr. Freud? Der Weltenbrand, mein Lieber. Der Weltenbrand. Thank you. Ich hätte Sie wirklich nicht mit dieser Sache behelligen sollen, Inspektor Lestrade. Soweit ich sehen kann, hat sich der Fall nämlich von selbst erledigt. Das tun Sie ja meist, nicht wahr, Dr. Watson? Ich habe den Brief hier irgendwo. Es handelt sich weniger um ein Geständnis der Anschläge als um eine Verhöhnung meiner Wenigkeit, weil ich unfähig war, den Missetäter zu fassen. Ja, wie Sie sehen, listet er die einzelnen Attacken korrekt auf, mit allen dazugehörigen Details. Es ist zweifellos die Handschrift unseres alten Freundes Hollingdale. Hollingdale? Aber der Brief ist nicht mit Hollingdale unterschrieben, sondern mit... Wer wohl? Ich habe seine Handschrift schon so oft gesehen, dass ich mich ganz bestimmt nicht fragen muss, wer wohl. Und er wollte mit den Anschlägen eigentlich auch nur Aufmerksamkeit erregen. Er ist natürlich gebildet. Gebildet? Ja, er hat Medizin studiert, bevor er das erste Mal wegen Geisteskrankheit hospitalisiert werden musste. Deswegen konnte er sich ja auch die Stelle als Laborassistent in Barts Hospital verschaffen, als er vorletzte Woche wieder einmal aus der Anstalt ausgebrochen war. Was, ein Wahnsinniger? Ja, aber ein amüsanter, mit einem ausgeprägten Sinn für schwarzen Humor. Offenbar hat er erst kürzlich während der Gastvorlesung eines berühmten Wiener Professors in Barts Hospital im vollbesetzten Hörsaal den Lichtbilderapparat bedient. In diesem Fall habe ich den Kerl ja sogar selbst gesehen. Natürlich, mit einem schwarzen Bart. Aber das ist ja unglaublich. Außer, dass Holmes Angreifer aus irgendwelchen Gründen nicht geredet hat. Möglicherweise eine Verletzung, die diesen... Hollingdale. Ja, er hat eine hässliche Hasenschachte, wenn Sie das meinen. Teil seines Problems, nehme ich an. Also haben die Anschläge auf Holmes tatsächlich stattgefunden? Sie hätten ja wohl kaum Scotland Yard gebeten, den Fall zu untersuchen, wenn Sie davon nicht überzeugt gewesen wären. Nein, nein, natürlich nicht. Wie käme ich dazu? Aber warum sollte er Holmes überhaupt attackieren? Es tut mir leid, aber er hat wahrscheinlich zu viele Ihrer kriminalistischen Schriften gelesen, Dr. Watson. Ein typischer Fall von Textbuchverbrechen. Reine Zeitverschwendung. Dachte Mr. Holmes etwa, es sei der Geist des teuflischen Professors Moriarty? Großer Gott, nein. Wenn es überhaupt je einen Professor Moriarty gegeben hat, dann... Nun, es hat ihn gegeben, Dr. Watson. Wenn auch nicht ganz so, wie Sie und Mr. Holmes ihn sich vorgestellt haben. Aber ich habe ihn ein- oder zweimal getroffen. Kein wirklich Krimineller natürlich. Ein Amateur, der auf Abenteuer aus war. Ein etwas gestörter Geist, könnte man sagen. Übrigens, habe ich nicht vor einiger Zeit gehört, dass er in der Schweiz gestorben ist? Ja, ich glaube, es gab einmal ein solches Gerücht, aber... Vorsicht, Jack! Du beflutest ja die ganze Gegend. Gut. Das tut mir leid, meine Liebe. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich tue. Es kümmert dich offenbar auch schon gar nicht mehr, was du tust. Ich meine, Holmes hat sich in puncto Freud geirrt. Und Freud dito in puncto Holmes. Es sei denn, jeder habe halbwegs recht, was den anderen betrifft. Und nun wird von uns einem erwartet, herauszufinden, welche Hälfte zu welchem Fall passt. Du beherrschst die Methode eben nicht. Das ist dein Fehler. Das Merkwürdige ist, sie schien sich so ähnlich in so mancher Hinsicht. Vielleicht ist das das Problem. Jedenfalls haben beide heftig mit dir geflirtet. So viel kann ich mit Überzeugung sagen. Ja, aber aus ganz verschiedenen Gründen, Jack. Dr. Freud hat Schwestern. Das habe ich jedenfalls aus seinen Äußerungen entnommen. Er kennt sich bei Frauen aus. Er könnte mit einem Dutzend Ehegattinnen fertig werden, glaube ich. Und trotzdem ist er nicht wirklich glücklich, meine ich. Und Holmes? Nun, jedenfalls hat er keine Schwestern. Wahrscheinlich war er ein sehr einsamer kleiner Junge. Ich glaube, er flirtet lediglich mit Frauen, um sie sich vom Leibe zu halten. Aber du willst doch damit nicht etwas sagen, dass... dass ihn Frauen vielleicht einfach nicht interessieren. Ich meine... Nein, Jack, das nicht. Ich glaube nur, er ist bei allem Getue ganz einfach furchtbar schüchtern. Das war das Hörspiel in Sachen Sherlock H. gegen Siegmund F. von Cecil Jenkins. Mit Charles Brauer als Sherlock Holmes, Hans-Gerd Kübel als Dr. Watson, Helmut Lohner als Sigmund Freud, Luise Martini als Mrs. Watson, Jupp Seile als Inspektor Lestrade und Rita Uecker als Spitalschwester. Aus dem Englischen von Hans Hausmann, Musik von Emerico Serra, das war die Violine, Tontechnik Vreni Palm und Aldo Gardini und Regie führte Hans Hausmann. Das Ganze ist eine Produktion von SRF aus dem Jahr 1989.